Der Palast der Armen. Sehr schöne Rotbarm habe ich heute. Und Petersfische. Ja, Petrovic, wenn die Barbe rot ist, dann ist sie schon gestorben. Bräunlich müssen Sie sein. Nehmen Sie einen Supertasch, Frau Klitsche. Der lebt noch. Sehen Sie, ganz klare Augen hat er. Nein, ich lasse ihn ganz blühen. Das schöne Lass den Motor an, Paya. Ja, wollen wir noch etwas warten, bis Anton kommt. Der alte Anton will seinen Motor selber anlassen, das weißt du doch, Marco. Anton kommt doch nicht. Kommt bestimmt. Marco! Paya! Da ist Jovanka. Hey, Jovanka! Jovanka, wo ist Anton? Ihr sollt warten, sagt er. Na, siehst du? Hört ihr? Marco, Paya, wartet noch ein bisschen. Er kann nicht so schnell machen. Nee, der Supertouch ist auch nicht besonders. Überhaupt sind die Fische viel kleiner als früher. Die Fische sind immer ebenso. Wie sollen sie sich ändern? Als ich jung war, da waren sie größer und besser. Die waren vor 1000 Jahren genau ebenso. Und das Meer war ebenso und die Menschen waren auch ebenso. Immer alt und junge durcheinander, groß und klein. Das kann niemand sagen. Woher willst du wissen, was vor 1000 Jahren war? Das ist die Bucht von Split. Die Inseln in der Ferne, das blaue Adriatische Meer, verdämmernd in der Abendsonne. Links ist der Hafen mit den weißen Schiffen. Eins fährt gerade ab. Dahinter der Bahnhof. Am Quai die Fischer von Split mit ihrem Fang. Die Frau, die sich ein Abendessen einkaufen will. Die beiden Männer im Boot, die auf den alten Anton warten. Anton kommt nicht. Er schreibt gerade einen Brief an seine Tochter in Belgrad. Liebe Rosa, wie geht es dir? Mir geht es gut. Schon seitdem deine Mutter gestorben ist und seit Ivo und Peter gefallen sind, denke ich immerzu an dich. Das schreibt er mitten in der alten Stadt, die mit einer langen Mauer an den Quai grenzt. Eine Mauer mit zierlichen Säulen, die verwittern, mit Bögen und mit sehr vielen Fenstern. Denn im großen Mauerviereck der Altstadt wohnen 3000 Menschen dicht beieinander. Wimmelnde Gassen, Stufen und Gänge, Häuser zusammen und übereinander gedrängt, Schritte und Stimmen rufen, lachen, fluchen und klagen. Diese Unruhe, die von den hohen Wänden der Häuser widerhallt, klingt wie das Rauschen, wenn man sein Ohr an die Öffnung einer großen Muschel hält. 3000 Menschen. Sie werden hier geboren und sie sterben hier. Und in der Zwischenzeit leben sie. Sie haben ihre Arbeit, ihre Mahlzeiten und ihre Sehnsucht. Denke ich immerzu an dich. Verzeih mir, dass ich damals gegen deinen Mann so unfreundlich gewesen bin. Aber weil er jetzt auch gestorben ist, bist du, meine Jüngste und ich, die beiden Einzigen. Wir müssen zusammenhalten. Warum allein sein? Du in Belgrad und ich in Split. Kennst du den heißesten Wunsch deines Vaters? Nämlich, dass du wieder hierher ziehst und bei mir bleibst. Wir werden gut miteinander auskommen. Ich denke immerzu daran. Dein dich liebender alter Vater. Der alte Anton kümmert sich nicht darum, dass die gleichen Steine, aus denen das Haus besteht, und die gleiche Stelle, an der er sitzt und schreibt, vor sehr langer Zeit, es sind 1650 Jahre, die Wohngemächer eines Kaisers bildeten, der an der gleichen Stelle zu sitzen pflegte, wenn er an seine Tochter oder an seine Frau schrieb. Die ganze wimmelnde Altstadt war damals nichts als der Palast eines einzigen Mannes, des Diokletian. Er gehörte zu den wenigen Kaisern jener Jahrhunderte, die nicht von einem ehrgeizigen Nachfolger umgebracht wurden. Vielmehr dankte er nach 20-jähriger Regierung freiwillig ab, was allgemein als ein Weltwunder angesehen wurde. Den Palast hatte er sich wohlweislich schon vorher errichten lassen, unmittelbar ans Meer, an eine Küste, die er für einsam hielt. In vollkommener Ruhe verbrachte er hier eine Reihe von Jahren als sehr alter Mann, ständig bemüht, die Forderungen und das Getriebe der Welt von sich fernzuhalten. Er hatte einige erfolgreiche Feldzüge geführt und eine Unmenge von Gesetzen erlassen, er hatte den Göttern das vorgeschriebene Opfer gebracht und er hatte die Christen hart verfolgt. Sein Ruhm schwelte noch eine Weile nach, sein Name ging immer noch um, aber er selbst hatte sich in die Einsamkeit begeben. In der offenen Säulengalerie, die sich durch die ganze dem Meer zugewandte Länge seines Palastes hinzog, pflegte er auf und ab zu wandeln. Er hörte dem Rauschen des Meeres zu. Es rauschte damals genauso wie heute. Der Klang der Hörner aber war das abendliche Signal der Palastwache. Dein Hornist bläst miserabel. Du solltest ihn ersetzen, Vitellius. Ach, sie haben alle nachgelassen, heiligster Herr. Garnisondienst macht Soldaten mürbe und nachlässig. Du solltest sie auf Manöver schicken. Es ist mir unangenehm, dass Konstantins Delegation einen schlechten Eindruck von meiner Garde erhält. Sie warten alle auf den Augenblick, wo sie endlich mit dir zusammen als dein Schutz diese langweilige Küste verlassen werden, heiligster Herr. Sie freuen sich auf die Gefahr. Ich glaube, du überschätzt sie. Und nenne mich nicht immer heiligster Herr. Wie oft muss ich dir das sagen? Es fällt mir schwer, in dir etwas anderes zu sehen. Ich bin ein Privatmann, der über nichts mehr herrscht als über sich selber, der gegen nichts mehr kämpft als gegen die Gebresten des Alters. Ich heiße wieder Diokles. Im Grunde bin ich ein ganz gewöhnlicher Gärtner, nur dass ich eine ungewöhnlich geräumige Wohnung besitze. Wenn du jetzt fortgehst mit dem Ehrengeleit dieser Gesandtschaft, und du wirst doch gehen, wenn dich alle rufen. Wenn ich jetzt fortgehe? Dann erlaube, dass ich dich begleite. Befiehl mir nicht, in diesem riesigen Hause zurückzubleiben, in dem es dann nichts mehr zu bewachen geben wird. Nimm mich mit. Lass dich ansehen, Vitellius. Du hast allzu helle Augen und das leere Gesicht der Jugend. Manchmal regt sich etwas darin. Der Ehrgeiz. Ich bin doch nicht so jung für... Für den Hof der beiden Kaiser, für den Glanz von Mediolanum, für Feste, Spiele, Frauen, Feldzüge. Ich habe nicht an Feste gedacht, sondern... Sondern an deine Karriere. Du willst mit mir nach Mediolanum fahren. Weißt du, was dich dort erwartet? Du wärst der Erste, der eines Tages auf den Steinen läge, das Gesicht im eigenen Blut. Das verstehe ich nicht. Was gebe ich darum, wenn ich es auch nicht verstünde? Aber ich brauche nicht einmal darüber nachzudenken. Sie geben sich gar keine Mühe, ihre Pläne zu verschleiern. Der alte fette Licinius soll meine Tochter zur Frau nehmen und Konstantin will sich feierlich mit mir versöhnen. Ich soll bei ihnen bleiben. Sie fühlen sich sicherer, wenn du in ihrer Mitte wärst. Und wehrlos in ihrer Mitte, wenn ich mich ihnen auslieferte. Es beginnt mit Prestigefragen und es endet mit dem Blutbad. Sie würden es nicht wagen, dich anzurühren. Nicht gleich. Es soll so aussehen, als ob ich mich auf ihre Seite stelle. Wenigstens sollten das die Soldaten glauben. Soldaten sind viel klüger, als sie aussehen oder als man ihnen auszusehen erlaubt. Sie wissen ganz genau, dass in diesen 8 Jahren, seitdem ich mich hierher zurückgezogen habe, ununterbrochen Krieg gewesen ist. Krieg ohne Ruhm und ohne Siege, wo immer nur ein Neidischer einen anderen zu beseitigen suchte, der ebenso neidisch war. Wie viel sind übrig von den Kaisern, die sich in diesen 8 Jahren gegenseitig auszurotten suchten? Jetzt sind es nur 3. Es ist immer noch zu viel. Ich kenne Konstantin. Er ist sehr klug. Er hat einen Gott, der von sich behauptet, der einzige Gott zu sein. Ein düsterer Gott. Konstantin ist ihm ähnlich. Auch Konstantin will der Einzige werden. Das wird als erster Kaiser Daya erfahren. Als zweiter Licinius. Und vielleicht werde ich der Dritte sein. Dann hat er sein Ziel erreicht. Die Delegation scheint aufzubrechen. Unverrichteter Dinge. Ich habe Konstantin sagen lassen, er möge lieber Kohl pflanzen, so wie ich es tue. Damit käme er weiter. Aber ich fürchte, er wird meinen Rat nicht befolgen. Niemals wirst du der Dritte sein, Herr. Weil ich vielleicht vorher sterbe? Weil du verteidigt wirst. Dieser Platz ist kaum zu nehmen. Nur, das hat noch Zeit. Der Erste wird Kaiser Daya sein. Es tut mir leid um ihn. Er ist der Einzige, dem ich vertraue und der mich ehrlich liebt. Fast hätte ich ihn zu meinem Schwiegersohn gemacht. Er ist nicht der Einzige, der dich ehrlich liebt, Herr. Du auch, Vitellius. Und sei nicht allzu traurig darüber, dass du nicht nach Mediolanum kommst. Es wird sich hier manches verändern. Es wird fröhlicher werden. Ich habe einen Boten nach Nikomedia geschickt. Die Kaiserin und meine Tochter sollen nicht länger bei Kaiser Daya bleiben. Sie kommen zu mir. Sie werden bei mir bleiben. Ich habe Daya nicht geschrieben, weshalb das sein muss. Aber er wird es erraten. Wenn sich das Ende nähert, soll man nicht ganz allein sein. Ich habe die Kaiserin einmal in Nikomedia sehen dürfen. Und auch deine Tochter, die den Witwenschleier trug und sehr blass war. Sie ist noch jung. Sie trauert nicht mehr. Wir werden Feste feiern. Und geh jetzt hinunter in unseren Hafen und sieh zu, dass die Garde einen anständigen Eindruck macht, wenn die Gesandtschaft die Schiffe besteigt. Ich gehe, heiligster Herr. Vielleicht auch keine Feste. Aber meine Frau und das Kind. Nach so vielen Jahren. Wenn nur das Herz bis dahin aushält. Es ist alt und müde. Es hat mich schon einmal zu Boden geworfen. Ein bloßer Gedanke. Und es läuft mir davon wie ein galoppierendes Pferd. Den Motor angelassen. Anton! Na, da bist du ja endlich. Tag, Anton. Wenn ihr auf mich gewartet habt, dann hättet ihr auch so lange warten können, dass ich den Motor anlasse. Ja, wir haben ja lange genug gewartet, ne? Ihr dürft ihn doch nicht so schnell laufen lassen. Paja, stell den Motor ab. Moment. Komm ins Boot, Anton, ich helfe dir. Nein. Nein. Ich komme nicht. Was? Also, du kommst nicht mit? Also, jetzt warten wir eine Stunde lang auf dich und dann kommst du gar nicht mit? Nein, ich komme nicht mit. Das Knie schmerzt mich wie der Teufel. Ja, aber das ist doch nichts Neues. Ich bin ganz langsam gehumpelt und ich sehe jetzt ein, ich kann es nicht mehr. Ach, Anton, was denn mit einem Mal? Nein, ich kann es nicht mehr. Fahrt allein. Na, schön. Und bringt mir nachher meinen Anteil. Ja, natürlich. Und seid vorsichtig mit meinem Boot. Hörst du, Marco? Ja. Geht's dir denn wirklich so schlecht, Anton? Jawohl, wirklich so schlecht. Da, sieh dir doch meine Hände an. Dass sie zittern, das schadet nicht, aber ich kann sie nicht ordentlich bewegen. Nein. Ja, ich werde wohl nie mehr mit euch zum Fang fahren. Ich werde euch nur an jedem Tag sagen, wo ihr am besten hinfahrt mit den Netzen. Ich kenne das Meer wie meine Tasche. Das ist aber schade, dass du nicht mehr mit kannst, Anton. Ja, ihr werdet es schließlich auch noch lernen, mit den Sachen umzugehen, ohne sie zu ruinieren. Was ist denn das? Was denn? Wo ist denn das andere Ruder? Das Ruder? Ja. Und warum habt ihr das Segel nicht mit? Oh, das ist uns nur im Weg. Wozu haben wir denn den Motor? Ihr seid faul geworden. Faul? Na, hört's aber auf. Jawohl, faul seid ihr geworden. Das Segel spart Benzin. Und wenn der Motor versagt, kannst du ihn reparieren, Marco? Ja, das kann ich. Trotzdem, man muss manchmal rudern. Faul seid ihr. Also jetzt macht, dass ihr wegkommt. Worauf wartet ihr noch? Also gut. Und morgen früh kommt ihr zu mir. Ja, ja. Warum ist denn der Alte heute so knurrig? Na, wir fahren weg und er muss zugucken. Er merkt, dass er nicht mehr kann. Er ist traurig, weil er allein bleibt. Ja, ich weiß, ich kenne ihn länger als du, nur wir sind gute Freunde seit Jahren. Ja, das soll ja auch so bleiben. Auch wenn sich hier nächstens einiges verändert. Was soll sich denn verändern? Ja, wir haben das besprochen, der Alte und ich. Im Oktober, da kommt seine Tochter her. Ja, und dann werden wir ja sehen. Verstehst du? Du möchtest gern Antons Schwiegersohn werden, was? Kann sein. Ich glaube schon. Und dann willst du das Boot und die Netze übernehmen? Ja, Anton ist sehr alt und er will nicht ganz allein sein. Er denkt dann, wohnen wir vielleicht zusammen? Dann hat er jemand, der sich um ihn kümmert. Er hat immer wieder gebeten, dass seine Tochter zu ihm zieht. Ja. Wenn man so lange in Belgrad gelebt hat, meinst du, dass es einem dann hier noch gefällt? Ja, wenn er sie bittet. Sie ist nie mehr hier in Split gewesen. Ja, sie hatte ja ihren Mann, aber jetzt, wo sie Witwe geworden ist, ist das ganz was anderes. Ja, und deswegen bist du nach Belgrad gefahren? Ich hatte sowieso zu tun in Belgrad. Aha. Und da habe ich sie besucht. Und? Und? Nichts. Sie gefällt mir. Und vielleicht darf ich ihr auch gefallen. Na, dumm bist du nicht, du. Gleich hingefahren, guten Tag, der Vater lässt grüßen. Du hättest genauso gut fahren können, Marco. Ich dräng mich nicht auf. Ich auch nicht. Aber ich weiß, dass Anton sich freuen würde, wenn das so zustande kommt, wie wir denken. Ach, mir ist das gleichgültig. Bayer macht, was er wollt. Hör, Marco, du brauchst dich doch nicht zu ärgern. Wir bleiben trotzdem zusammen. Es bleibt alles genauso wie bisher. Nur, dass du dann der Herr sein wirst. Oh Marco, du, meinst du etwa, ich werde dich kommandieren? Nein, es wird sich gar nichts verändern. Nur mein Anteil, wird etwas größer werden, natürlich. Ja, wenn ich für zwei andere zu sorgen habe. Im Oktober, sagst du, wird sie kommen? Ah, in 6 oder 7 Wochen, so ungefähr, meinte sie. Dann freust du dich wohl. Du und Anton, was glaubst du, was der sich freut? Der kann es gar nicht abwarten. Jovanka! Jovanka! Ja? Jovanka, komm doch mal her! Worüber freust du dich denn so, Anton? Ich habe gerade mit den Nachbarn gesprochen, die neben meinem Zimmer wohnen. Denk dir, die Frau Novak sagte mir, dass sie am 1. November ausziehen wollen. Das weiß ich schon lange, dass sie ausziehen wollen. Novak hat eine Stellung im Hafenkontor in Zadar. Ja, und jetzt wird die Wohnung frei, die beiden Zimmer. Und gleich nebenbei, neben meiner Tür. Andere werden einziehen. Meine Tochter wird einziehen, Jovanka. Was? Ja, ja. Ich werde selber den Fußboden streichen. Und in das erste Zimmer kommt eine neue Tapete. Ich muss nur gleich gehen und sagen, dass man die Wohnung keinem anderen gibt. Aber man wird sie mir schon geben. Denn wenn Rosa kommt... Wird sie bestimmt kommen. Natürlich kommt sie. Was soll sie denn immer weiter allein in Belgrad leben? Bestimmt kommt sie. Es sind nur noch 7 Wochen. Dann hole ich sie vom Bahnhof ab. Und dann bleibt sie hier. Weißt du, Jovanka, es wird für mich immer schwerer, ganz allein zu leben. Wie sieht sie denn aus, deine Tochter? Wie sie jetzt aussieht? Ich habe sie so lange nicht gesehen. Aber wenn sie aus dem Zuge steigt, werde ich sie trotzdem sofort erkennen. Auf den ersten Blick. Das Gewitter ist vorbei, Vitellius. Ja, es ist vorbei. Ich sah die Blitze herabfahren. Die Luft war grau vor Schreck und das Meer kochte im Sturm. Die Herbstgewitter dauern nicht lange, aber sie haben eine furchtbare Kraft. Früher konnte ein Gewitter dich nicht stören, Herr. Ja, ich rechne die Tage zusammen, Vitellius. Wann habe ich den Boten nach Nikomedia geschickt? Wann ist er angekommen? Ich kenne die Strecken und die Zeit. Und die Straßen sind gut bis in den Winter. Ja, ich habe den Frauen den Landweg verboten, damit sie nicht eines Morgens mitten in Licinius Heerhaufen erwachen. Sie kommen mit einem Schiff. Sie könnten jeden Tag hier sein. Ich sehe etwas, wie ein Schiff. Was? Es scheint sich zu nähern. Ich sehe es schon lange. Es hat wohl das Gewitter im Schutze einer Insel abgewartet. Jetzt rudern Sie. Es ist kalt, Herr. Drinnen sind die Kohlenbecken aufgestellt. Nein, nein. Nein, ich bleibe hier. Wir gehen noch ein wenig auf und ab. Ich will das Schiff abwarten. Vielleicht sind Sie es. Wenn, ein Dankopfer als erstes. Ich sehe Rauch. Wo? Am Strande. Du hast recht. Ich schaute immer nur aufs Meer hinaus. Da habe ich es nicht bemerkt. Da muss der Blitz in einen Baum eingeschlagen haben. In den Baum. Da stand doch eine Pinie. Ich kann mich nicht erinnern, Herr. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn der Blitz den Palast getroffen hätte. Aber weit draußen am Strand einen Baum. Aber den Baum. Bei dem alten Gemäuer. Das vorher eine Hütte war. Meine Hütte. Gehörte dir nicht alles, Herr? Hat dir nicht die ganze Welt gehört? Damals noch nicht. Und sie gehörte mir auch gar nicht, diese Hütte. Ich durfte nur darin wohnen. Damals war hier, und auch wo jetzt der Palast steht, ein schmutziges kleines Fischerdorf. Damals war ich nichts. Ein junger Fischer, 18 Jahre alt. Ich war aus Dioklea hergekommen, und die anderen verspotteten mich wegen meiner Aussprache. Der Junge aus Dioklea, sagten sie höhnisch, und ahmten meine Sprache nach. Ich glaube, das war der einzige Grund, warum ich mich anwerben ließ. Aus Ärger und aus Trotz, um die Spötter nicht mehr zu sehen. Darum wurde ich Soldat. Offizier, General der Garde, Kaiser. Das ist ja wunderbar, nur weil du es nicht ertrugst, ausgelacht zu werden. Hätte ich mir etwas Mühe gegeben, hätte ich bald genauso gesprochen wie alle anderen. Ich hätte Freunde gefunden, ich wäre hier geblieben, ich hätte irgendein Mädchen geheiratet. Ich wäre noch heute ein armer, alter Fischer, der nichts von der Welt weiß und dem sie nichts anhaben kann. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war. Die Götter hatten dich von Anfang an bemerkt. Sie wollten dich in ihrer Mitte haben. Sie gaben dir ihre Gunst. Davon war in der Kaserne nicht viel zu bemerken, Vitellius. Das waren die Prüfungen, Herr. Bevor ein Mensch zum Gott werden darf, wird er geprüft. Wie hätte mich heute der Blitzschlag erschreckt, hätte ich noch in der winzigen, rauchigen Hütte gelebt wie damals. Oder vielleicht wäre ich schon längst tot. Längst zu Staub zerfallen. Die Armen haben viele Krankheiten. Vielleicht wäre ich nur noch ein kleiner Staubwirbel, der plötzlich über eine heiße Straße läuft. Welke Blätter, Grashalme, Staub. Ja, du kennst das doch. Ja. Ja, einmal sah ich einen solchen Wirbel. Er war fast so hoch wie ich selber. Er lief schnell vor mir her, dann erhob er sich. Vielleicht war es ein Kaiser. Der Staub, das sind die Toten. Das Schiff, Herr! Es ist schon ziemlich nah. Kannst du erkennen, wer drauf ist? Nein, das Licht blendet meine Augen. Lass die Garde im Hafen antreten. Ja, Herr. Ich glaube, Sie sind es. Ich werde Sie erst erkennen, wenn das Schiff anlegt. Irgendetwas zittert in mir. Das ist wohl die Freude. Wir sind viel zu früh zum Bahnhof gegangen. Jetzt warten wir schon eine halbe Stunde. Besser zu früh als zu spät, Jovanka. Hörst du? Jetzt kommt er. Nein, noch 5 Minuten. Und dann hat er vielleicht Verspätung. Schade, dass Paja nicht da ist. Gestern Abend habe ich Paja und Marco noch gesagt, fahrt nicht heraus, es kommt ein Gewitter. Ich fühle das in den Knochen. Paja wollte bleiben. Paja ist immer sehr vorsichtig. Ja, aber Marco glaubte nicht, dass es gewittern würde. Er sagte, es ist still und warm und kein Mond. Und dann fuhren sie nach den Dravenik-Inseln. Und dann ist das Gewitter doch gekommen. Und der furchtbare Sturm. Ganz plötzlich. Vielleicht waren sie schon auf dem Weg zurück. Dann konnten sie nicht weiter. Wahrscheinlich sind sie überhaupt auf Dravenik geblieben. Oder in der Bucht bei Grohote. Mussten warten. Und jetzt kommt Rosa an. Und Paja ist nicht einmal auf dem Bahnhof zum Empfang. Das ist kein gutes Zeichen. Kannst du sie schon sehen? Wir bleiben hier stehen. Hier müssen alle vorbeikommen. Pass auf. Das sind nicht viele. Siehst du dort? Die Dame. Die Dame im schwarzen Mantel. Voilà, bonjour Robert. C'est gentil que tu es venu me chercher. Nein, nein, nein, das ist sie nicht. Aber wo ist sie denn? Da! Da, die mit dem Koffer! Nein, das ist sie auch nicht. Ja, mein Junge! Ach, jetzt sind nur noch Kinder da. Jovanka, sie ist nicht gekommen. Nein, sie ist nicht gekommen. Oder ist sie vielleicht an uns vorübergegangen im Gedränge? Und wir haben sie nicht erkannt? Komm, Jovanka, wir gehen jetzt schnell nach Hause. Vielleicht ist sie schon da und wir holen sie unterwegs ein. Komm, schnell! Warte mal. Was ist denn? Was siehst du noch? Ist doch niemand mehr da. Ganz zum Schluss ist noch jemand ausgestiegen. Was? Ist noch jemand ausgestiegen? Ein Mann. Ein Mann? Wenn es nicht Rosa gewesen Nein, ist, Nein, ein Mann, der so aussah wie Marco. Ach, Unsinn, was soll denn Marco? Wie soll der denn in den Zug kommen? Ich weiß nicht, ich habe mich sicher geirrt. Kann ja auch gar nicht Marco gewesen sein. Also, komm schnell nach Hause. Vielleicht hätten wir doch länger auf dem Bahnhof warten sollen. Aber sie ist nicht angekommen. Wir hätten sie bestimmt gesehen. Ein Brief ist da. Von Rosa? Ja. Jawohl. Lieber Vater. Wahrscheinlich kommt es ein paar Tage später. Ja, lieber Vater, diesmal ist es mir nicht möglich. Schreibt sie, wann sie kommt. Ich schreibe, diesmal ist es mir nicht möglich. Wahrscheinlich etwas später oder im nächsten Jahr. Warum denn? Ja, sie sagt nicht warum, sie sagt nur, dass sie nicht kann. Sie hat es ein wenig aufgeschoben, das ist alles. Vielleicht kann sie schon nach 2-3 Wochen. Oder im nächsten Jahr. Nein, nein, nein, nein, das ist zu spät. Sie weiß doch, dass ich mich gefreut habe. Sie wird mich nicht allein lassen. Dann warte ich eben noch eine Weile. Na, dann kann ich ja wieder gehen. Dann hat sie also nichts verändert. Noch nicht, Jovanka. Aber bald. Bald. Bald. Bald. Anton! Es war doch Marco. Was sagst du? Marco? Ja, er steht unten. Es war der Mann, den ich auf dem Bahnhof gesehen habe, einen Augenblick lang. Ja, aber Marco ist doch mit Paja zusammen auf dem Meer. Nein, er kommt eben die Treppe rauf. Aber wenn Marco zurückkommt, dann kommt er doch mit meinem Boot. Aber nicht mit dem Zuge. Da. Herein. Marco. Wie siehst du denn aus? Was ist geschehen? Wo ist Paja? Du sprich doch endlich! Es ist sehr schlimm, Anton. Ist das etwas mit dem Boot? Das auch. Ach, Marco. Das Gewitter, hä? Hä? Du sagst doch schon! Du sagst schon! Herr, du bist der Soldat, der mit dem Schiff gekommen ist? Ja, Herr. Du warst in die Commedia? Ja, Herr. Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Der Bote eines Unheils ist ja nicht schuld an seiner Botschaft. Ich will ihn hören, deinen Bericht. Licinius hatte sein Heer auf einem Umweg an die Stadt geführt. Niemand ahnte etwas. Vielleicht war auch Verrat mit dem Spiel. Ich weiß nicht. Vielleicht. Sag nur, was du weißt. Nikomedia wurde in einem Tag genommen. Es kam wie ein Unwetter. Kaiser Daya stand im Kampf und als er am Knie verwundet war und hinfiel, wurde er in Stücke gehauen. Die Soldaten von Licinius sprengten die Türen der Häuser und plünderten. Ich habe noch den Schrei in den Ohren. Die Frauen schrien. Und meine Frau? Und meine Tochter? Die Kaiserin ist mit der Tochter geflohen. Sie hatten sich unkenntlich gemacht, mit fleckigen alten Kleidern. Sie sahen aus wie Bettlerinnen. Und in der Verwirrung gelang es ihnen, im Rauch, der die Straßen füllte, über die Toten hinweg, die Stadt zu verlassen. Hast du sie gesehen? Nein, ich nicht, aber ich sprach mit einem, der sie gesehen hatte. Sie sind in Sicherheit, unerkannt. Als Bettlerinnen auf den Straßen. Ja, Herr, aber unerkannt und in Sicherheit. Auf welchen Straßen und unterwegs wohin? Mehr weißt du nicht? Nein, Herr, ich müsste lügen. Licinius wird sich über diesen Sieg wahrscheinlich nicht mehr lange freuen können. Was denkt ihr, Soldaten? Wir denken nichts. Aber wenn wir denken würden, dann wäre es an die Zeit, wo Diokletian der Kaiser war. Wenn ihr das immer noch denkt, dann tut ihr etwas, was mir sehr gefährlich sein wird. Gefährlich, Herr? Wir lieben dich. Eben darum. Weil ihr so eigensinnig seid, mich nicht eher zu vergessen, als bis sich der Deckel des Sarkophags über mir geschlossen haben wird. Vitellius? Ja, Herr. Sorgt dafür, dass dieser Mann ein gutes Essen bekommt. Und gib ihm eine Woche Ruhe. Du kannst jetzt gehen. Was willst du mir noch sagen, Anton? Ich habe dich beschimpft, Marco. Ja, du warst sehr zornig. Aber du wirst wohl auch recht gehabt haben. Also, du komm mal her, Marco. Setz dich mal hierher, ja? Ich kann so schlecht stehen mit meinem Bein. Siehst du, Marco, ich habe jetzt 3 Nächte darüber geschlafen. Oder eigentlich nicht geschlafen, immer nur nachgedacht. Dass Paya ertrunken ist, das ist natürlich schrecklich. Aber was soll man tun? Einmal stirbt jeder Mensch. Ich bin im Krieg gewesen, ich kenne das. Man soll nachher nicht mehr dran denken. Ich bin nicht schuld daran gewesen. Ich habe alles zu Protokoll gegeben. Keiner fand, dass ich schuld daran bin. Ich habe noch nie einen solchen Sturm erlebt. Aber dass ihr keine Ruder mitgenommen hattet. Natürlich, wenn der Motor versagt und das Boot liegt mitten in solchen Wellen und dann sind keine Ruder. Also fängst du schon wieder an? Nein, nein, nein, nein, Marco. Ich fange nicht noch einmal an. Und dass das Boot verloren ist und die Netze auch, das ist doch sehr schwer für mich. Es ist nicht deine Schuld, Marco. Nein, nein, das sollst du nicht glauben. Ja, Anton, aber... Was? Was aber? Siehst du, Anton, also wenn du kein Boot hast und wenn ich für dich nicht mehr auf den Fang gehen kann, ja, dann, Dann haben wir ja nicht mehr sehr viel miteinander zu tun. Ich muss sehen, dass ich anderswo unterkomme. Marco, du weißt doch, dass das Boot versichert war. Ja, ja, das weiß ich. Die Netze auch. Das ist immer so. Ja? Der Agent ist schon bei mir gewesen. Und ich habe ihm alles ganz genau beschrieben. Was, du hast doch nicht etwa gesagt, dass das Boot nicht mehr viel wert war? Ja, ja, das habe ich nie behauptet. Na, es war ein sehr gutes Boot. Ein bisschen alt vielleicht, aber sehr gut. Eichenholz. Und der Motor? Der immer versagt, alle paar Minuten. Hast du ihm das gesagt? Nein, nein, ihm nicht. Das sage ich nur dir. Du weißt es ja selber. Es wird eine ganze Menge Geld kommen von der Versicherung. Damit können wir ja wieder anfangen. Na, ich glaube schon, dass du damit wieder viel anfangen kannst. Es war so ein Unglückstag, Marco. Es gibt solche Unglückstage im Leben. Zuerst das Gewitter. Und dann wartete ich auf Rosa und sie kam nicht. Und stattdessen kamst du mit dem, was du zu sagen hattest. Warum ist Rosa nicht gekommen? Ich weiß nicht. Und jetzt wird sie wahrscheinlich erst recht nicht mehr kommen wollen. Ah, sie wird schon mal kommen. Ja, aber nicht für immer. Jetzt, wo Paya tot ist. Ja, ich verstehe. Und ich habe immer gedacht, wie schön wäre es, wenn einer von euch beiden sie heiraten würde. Anton, ich habe mich früher mal etwas über dich gewundert. Denn eigentlich kennst du mich ja doch viel länger, als du Paya gekannt hast. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Jedenfalls bist du jetzt allein übrig geblieben und... Weißt du, Marco, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn einer von uns beiden nach Belgrad führe. Da ist die Zentrale der Versicherung. Damit sie dort das Geld auszahlen. Nach Belgrad? Wird das nötig sein? Es ist vielleicht besser. Und wenn du fahren würdest, dann würde ich dir die Reise bezahlen. Und dann könntest du ja auch nebenbei bei Rosa vorbeigehen und sie fragen, was denn ist und wann sie kommen will, verstehst du? Ja, wenn du unbedingt mit Rosa zusammenleben willst, warum fährst du da nicht nach Belgrad und bleibst da? Mit dem Geld kannst du das doch machen. Wegziehen? Nein. Ach nein, ich bin jetzt 50 Jahre lang hier und ich bleibe hier. Im Anfang hat es mir ja gar nicht so sehr gefallen. Eine Zeit lang als junger Bursche, da dachte ich daran, zur See zu gehen. Ich wollte etwas von der Welt sehen. Aber dann gewöhnte ich mich an die Stadt und an die Menschen und an alles. Und dann bin ich eben hier geblieben. Ich will auch hier bleiben. Und weil ich mit dem kranken Bein so schlecht mit der Eisenbahn fahren kann. Marco, tust du es für mich? Wenn du mir eine Vollmacht gibst für die Versicherung, kann ich dir das Geld mitbringen. Aber wie du willst. Und vor allen Dingen besprich dich mit Rosa. Und für das Geld könnte man ein neues Boot kaufen? Und die Ausrüstung? Gebraucht natürlich. Habe schon herumgefragt. Für mich allein würde ich das nicht tun, aber für uns drei? Was? Marco? Das wäre doch ein Leben. Für dich auch, Marco. Hm? Was meinst du? Ja, man könnte es versuchen. Vitellius. Vitellius. Wach auf. Es ist morgen, verstehst du? Ja. Morgen, die Sonne steht am Himmel. Wie kann das sein, dass es schon morgen ist? Ich vertrage nichts mehr. Der Wein, der war so... Also, guten Morgen, Vitellius. Guten Morgen. Geta. Ich bin Geta. Geta. Guten Morgen. Richtig, richtig. Jetzt fällt mir wieder alles ein. Der Kaiser hatte mir befohlen, euch Gesellschaft zu leisten, weil ihr seine Gäste seid. Ja, wo ist denn der andere? Albinus schläft nebenan. Er ist ja nicht mehr ganz jung. Geta. Du warst einmal Statthalter bei Daya. Und Albinus hat in der Garde unter Diokletian gedient, als der noch Hauptmann war. So sind wir beide, Albinus und ich, gewissermaßen ehemalige Vertraute des Kaisers Diokletian. Ja, das glaube ich gern. Und eure Namen habe ich wahrscheinlich nur deswegen noch nie gehört, weil der Kaiser fast nie vom Vergangenen spricht. Er spricht lieber über seinen Garten. Wir hofften, er würde uns empfangen. Er will gegenwärtig niemanden sehen. Ah. Und ja, er ist in Unruhe und Sorge. Er erwartet täglich seine Tochter und die Kaiserin. Ja? Ja, wenn ihr eine Weile bleiben könnt, seid ihr zur Feier der Ankunft eingeladen. Ich habe Musikanten und Gaukler auf einem Hof gesehen und auf einer der schwarzen Sphinxe saß ein sehr kleiner Zwerg. Der Kaiser meint, man müsse das Gemüt der Frauen zu erheitern suchen. Ein Fest in diesem öden Palast am Rand der Welt. Ach, es war unerträglich einsam hier bisher. Die Jahreszeiten wechseln, das Meer rauscht und nichts geschieht. Man verrichtet seinen Dienst, man sieht nichts von der Welt und die Welt erfährt nichts von einem. Man bleibt ein unbedeutender und unbeachteter Offizier. Ja. Am Rande der Welt, wie du es nanntest. Du hast mir gestern viel von dir erzählt. Von deiner Enttäuschung, von deiner Hoffnung. Wir wurden sehr schnell dabei Freunde. Ja, dass man sich aber auch an gar nichts erinnert. Ja, ja. Und je länger du trankst, umso gewisser wurde dir die Zukunft. Du sprachst davon, auf wie vertrautem Fuß du mit dem Kaiser stündest. Ja, das ist wahr. Von den beiden Frauen, deren Ankunft so sehnsüchtig erwartet wird. Du sprachst von Andeutungen, die zwischen dir und dem Kaiser gewechselt wurden. Von was für Andeutungen hätte ich gesprochen? Von der kaiserlichen Tochter, der Erwarteten, sprachst du so begeistert. Wie sie nach ihrer langen Irrfahrt hier einkehren würde, für immer. Verwitwet, aber noch ziemlich jung. Und sehr des Trostes bedürftig. Und da bisher noch keine Frau deinen sehr männlichen Reizen hätte widerstehen können. Hör auf. Und du behauptetest, wobei du vielleicht irrst. Ein großer Name behält immer seinen Klang und dem Schwiegersohn des Diokletian müssten sich alle Tore der Welt öffnen wie durch einen Zauber. Das hätte ich gesagt. Ja, und noch mehr von dieser Art. Wer hat das angehört, die Diener? Die hatten wir fortgeschickt. Nur Albinus war dabei und der schlief bereits. Der Unsinn, den man im Rausche von sich gibt. Unsinn? Es klang, als ob du etwas aussprachst, was du als Nüchterner verschwiegen hättest. Etwas, woran du heimlich glaubst. Nicht auszudenken, wenn der Kaiser von diesem Geschwätz erführt. Ich dachte, du stehst auf sehr vertrautem Fuß mit ihm. Ja, das ist wahr. Aber er ist schwer zu deuten. Und ihn zu kennen ist beinahe unmöglich. Du siehst ihn nur als stillen, entrückten, friedvollen Greis. Weißt du, wie es geschah, dass er, es ist wohl mehr als 30 Jahre her, dass er Kaiser wurde. Diese Geschichte kennt auch jeder. Nur zum Teil vermutlich. Also ich habe es so gehört. Ein kränklicher, unfähiger Kaiser. Er heißt Numerianus. Ein Feldlager, es war in Pannonien. Nein, am Bosporus. Ja, richtig. Und Arius Aper, ein Verwandter des kränklichen Kaisers. Sein Schwiegervater. Mag sein. Es scheint, dass dieser Aper darauf rechnete, man würde ihn zum Kaiser ausrufen, wenn Numerianus stürbe. So drang er nachts in einem unbewachten Augenblick ins kaiserliche Zelt und tötete den Schlafenden. Aber er wurde ertappt, er wurde sofort vors Feldgericht gestellt und Diokletian... Damals noch Diokles und Kommandant der Palastwache. Übrigens genau der gleiche Posten, den du hier innehast, Vitellius. Nicht wahr, man kann es weit bringen auf einem solchen Posten. Und er, damals, als er den Mörder des Kaisers erblickte, ergriff ihn ein heiliger Zorn. Er stürzte sich auf Aper und stieß ihm den Dolch ins Herz. Und die Soldaten in einem Taumel der Begeisterung umdrängten ihn, hoben ihn hoch und riefen ihn zum Kaiser aus. Und Diokletian, wie vom Himmel gefallen, nicht wahr, völlig überrascht, nahm die unerwartete hohe Ehre nach langem Zureden schließlich gegen seinen eigenen Willen an. Ja, war es denn nicht so? Diese Ammengeschichte scheint mir für einen Mann von der Größe und der Art Diokletians geradezu beleidigend. Hat er jemals etwas dem Zufall überlassen? Hat er nicht alles, was er tat, vorher genau geprüft und überdacht? Vielleicht ist er später so geworden. So war er früher und immer. Und damals war er 40 Jahre alt. Er kannte seinen Wert. Er kannte seine Beliebtheit beim Heer. Und er nährte sie. Er wusste, wozu er ausersehen war. Zwei Männer standen ihm im Wege. Der kranke Schwächling im Purpurmantel und der dumme, stiernackige Erper. Ist es nicht genial, wie er sie beide mit einem Schlag beseitigt? Wie er Erpers lächerlichen Ehrgeiz anstachelt? Wie er mit ihm übereinkommt, die Wache abzuziehen und wie der dumme Blindlings in die Falle tappt, ins kaiserliche Zelt? Und dann zu seiner albernen Verblüffung, kaum ist die Tat geschehen, von eben dieser Wache gepackt wird. Woher weißt du das alles? Von meinem Freund Albinus, der vor 30 Jahren ein kräftiger junger Soldat war, einer der zuverlässigsten Männer der Palastwache und der als solcher den Auftrag hatte, den Mörder nachher sofort niederzumachen. Er verfehlte sein Ziel. Und daher kam es zu dem kleinen Schönheitsfehler vor dem Feldgericht, zu dem Dolchstoß aus heiligem Zorne, wie du es so schön genannt hast. Es war kein Zorn, es war Vorsicht. Der Mörder durfte nicht sprechen. Seine ersten Worte hätten Diokletian überführt. Ich weiß nicht. Ich finde meine Geschichte schöner. Warum? Die ersten Schritte zum Ruhm werden im Finstern gegangen. Nachher, wenn der Ruhm erreicht ist, blendet er so, dass man nichts mehr erkennt. Das sollte dich in deiner Verehrung nicht stören. Dieser Mann ist härter und viel geheimnisvoller, als du es dir vorstellen könntest. Und auch gefährlicher. Noch immer. Gefährlich? Für wen? Sogar für dich. In seiner Einsamkeit ist er beinahe ein Verfemter. Und in seinem Dienst gestanden zu haben, das könnte einmal ein schwerer Nachteil sein. Oh, du bist so weltfremd mit allen deinen Träumen. Armer Vitellius. Ja, du magst zum Teil recht haben. Aber das kann sich alles noch ändern. Jetzt nicht mehr, Vitellius. Warum? Was würdest du sagen, wenn die Musikanten und Gaukler und Zwerge umsonst gerufen wurden, wenn das Fest ausfallen muss? Du weißt etwas, Geta. Und wenn der alte Mann, der auf seiner Galerie hin und her wandert, auf zwei wartet, die nie kommen können? Wie soll ich das verstehen? Und wenn du selber bereits Witwer wurdest, noch ehe deine erträumte Hochzeit stattfinden konnte. Was heißt das alles? Die Kaiserin und ihre Tochter sind auf dem Wege hierher. Nein, sie sind tot. Wer sagt das? Sie wurden aufgegriffen und erkannt. Man hat sie auf dem Marktplatz von Nikomedia enthauptet. Unmöglich. Ich war dabei, Vitellius. Ich habe es selber gesehen. Die nackten Leichen blieben einen ganzen Tag im Staub auf dem halb verwüsteten Platze liegen. Dann wurden sie ins Meer geworfen. Ja. Und wer soll es ihm sagen? Ich nicht. Wir sind zwar schneller gereist als diese Nachricht, aber eines Tages wird sie hier sein. Ich wünschte, sie käme nie. Ich wünschte, sie käme erst dann, wenn er gestorben ist. Du wünschst? Er möge eher sterben, als sie eintrifft. So sagte ich. Sagte ich so? Du bist verwirrt und du tust mir leid. Denn jetzt erkennst du wohl, dass du hier nichts mehr zu erwarten hast. Und was nun? Du kannst natürlich bleiben. Wenn er dann eines Tages stirbt, dann magst du dich am nächsten Tag getrost begraben lassen. Dann will dich keiner mehr. Du müsstest bezeiten gehen. Nimmst du mich mit? Gern, wir sind doch Freunde. Wohin? Tja, wohin wohl? Es kommt mir eine Frage, Geta. Du warst in Nikomedia, als es erobert wurde. Ja. Wie konnte es geschehen, dass du am Leben bliebst, nicht in Gefangenschaft geraten bist, ganz unversehrt? Weil ich die Stadt erst in dem Augenblick betreten habe, als sie genommen wurde. Ich bin noch nie in meinem Leben anderswo gewesen als auf der Seite der Sieger. Dann warst du im Dienste von Licinius? Licinius. Licinius ist nichts. Ein fetter, eitler General. Ich hatte ihn zu überwachen. Ich wurde abgelöst. Jetzt habe ich einen anderen Auftrag. Von wem? Von wem? Vom Kaiser natürlich. Ich meine von Konstantin. Jetzt müsste ich die Wache rufen. Ich müsste dich verhaften lassen. Es wäre nicht in deinem Interesse. Und außerdem gibt es in diesem Hause schon lange eine ganze Menge von uns. Auch in meiner Garde? Auch da. Du kennst sie nicht. Du brauchst sie nicht zu kennen. Geta, Was willst du hier? Ich will dir helfen. Wie? Ich sagte es. Du solltest dich bei Zeiten auf die richtige Seite stellen. Ich verbürge mich dafür, dass dir dann in Mediolanum alle Wege offen stünden beim Heer, in der Verwaltung. Ein höherer Posten findet sich für dich sehr schnell. Und dann brauchst du dich nur auf deine Gaben zu verlassen. Denn der Kaiser, ich meine Konstantin, hat bisher immer einen guten Dienst auch gut belohnt. Was erwartet ihr von mir? Was müsste ich denn tun? Gar nichts. Und du sprichst von einer Belohnung für gar nichts? Nichts, was nicht ohnehin zu deinem Dienst gehört. Oder gibt es keinen Außendienst bei euch? Wenn du etwa deine Garde für ein paar Tage aus dem Palast entfernen würdest, einen Grund müsstest du finden. Und dann? Nichts weiter. Wenn er erledigt ist, ich meine der Außendienst, dann kommst du wieder. Und das wäre alles? Ja, das wäre alles. Wir wollen nämlich keine große Rauferei. Wir sind in diesem Falle für das Leise und Unauffällige. Ich gebe dir Zeit. Du sollst es dir in Ruhe überlegen, wie wenig du verlierst und wie viel du gewinnen könntest. Überleg, nicht länger als 3 Tage. Dann sprechen wir uns wieder. Tag. Ach, Marco. Tag, wie geht's? Oh. Na, auch nach Sada? Ist da noch etwas Platz für meinen Koffer? Ja, genug noch, was? Da. Ach, ein Köfferchen hast du ja auch. So. Nach Sada, sagst du? Hm. Nein, nicht jeder fährt bloß nach Sada. Ich habe eine lange Reise vor. So? 3 Tage werde ich weg sein. Ach, nach Belgrad fährst du. Hä? Woher weißt du das? Oh, ich weiß es. Ich weiß sogar, warum du fährst. Und was du in deinem Köfferchen mitbringen willst, das weiß ich auch. Na, Prost. Ja, du musst aber gut verschließen und nicht aus den Augen lassen, wenn du zurückkommst. Da, trinkst du auch einen Schluck? Ja, ja. Und woher weißt du das? Hm. Da nimm die Flasche wieder, danke. Ja, woher? Nur ganz einfach. Ja. Ich saß gestern Abend mit Anton zusammen. Wir haben geschwatzt und er erzählte mir, dass er dich nach Belgrad schickt. Ja, du sollst doch das Geld abholen von der Versicherung. Ja, ja. Anton ist selber zu alt. Der kann jetzt keine Reisen mehr unternehmen. Der hat sich auch noch nie aus Split weggerührt. Da ist er geboren und da bleibt er bis an sein Lebensende. Und mit der Versicherung reden, nur das kann ich doch besser als er. Große Freundschaft mit Anton, ne? Das kann man wohl sagen. Ja, erst war es Paja und... Und jetzt bist du dran. Es ist sehr traurig, dass Paja tot ist, aber dafür kann ja niemand was. Das habe ich doch gar nicht behauptet. Herr Paja konnte ja nicht gut schwimmen. Ich habe ihn kaum gesehen. Wie sollte ich ihm denn helfen? Und dann so ein Sturm. Ach, da wird dir doch niemand etwas vorwerfen, Marco. Niemand, nicht wahr? Niemand. Ja, trotzdem wundere ich mich ein bisschen, dass Anton gerade dich nach Belgrad schickt. Was heißt denn das? Gerade mich? Oh. Und dir war doch allerhand zu hören, Marco. Was war denn zu hören? Och, du wirst doch schon wissen, was ich meine. Ja, ich habe keine Ahnung. Na, zum Beispiel, bist du nicht mal schon im Gefängnis gewesen, Marco? Ach so. Ja, für 2 Wochen. Wegen einer Schlägerei. Ist das was Besonderes? Ach, wie man's nimmt. Und das kann jedem mal passieren. Das kann dir eines Tages genauso passieren wie mir. Mhm. Das ist ein Zufall. Ja, mir ist aber bisher noch nicht passiert. Und wird auch nicht. Bestimmt nicht. Noch ein Schluck. Und nichts wie ungut. Und wie lange ist das her? 4, 5 Jahre schon. Komisch, immer davon zu reden. Na ja, jetzt, wo du dich verändern wirst, das sagt man doch wenigstens. Da wirst du ja wohl auch ein ruhiges Leben führen. Ne? So, sagt man das? Ja, ja. Und wenn ein Mann sich verheiratet, dann wird er gewöhnlich ein ordentlicher Mensch. Das brauche ich doch erst gar nicht zu werden. Und Anton weiß ganz genau, was er an mir hat. Ich sagte Anton gestern, hör mal, ist das nicht sehr leichtsinnig von dir, einen anderen nach deinem Geld zu schicken? Wenn der erst mal was in der Hand hat, wer weiß? Plötzlich fällt ihm ein, gar nicht mehr zurückzukommen. Nicht mehr zurückzukommen? Wie meinst du denn das? Naja, er steckt es in der eigenen Tasche und fängt selber was damit an. Wir würden sowas tun. Und noch dazu beim besten Freund. Weißt du, was Anton mir geantwortet hat? Das kann ich mir denken. Nein, nichts kannst du dir denken. Der sagte, erstens hätte Marco viel zu große Angst und zweitens würde er gar nicht auf den Gedanken kommen. Er würde nie stehlen. Der ist einfach zu dumm dazu. Das ist nicht wahr. So wahr, wie ich hier sitze. Der Marco sagte, der ist viel zu dumm zum Stehlen, Gott sei Dank. Viel zu dumm. Du, was guckst du mich so an? Na, natürlich weiß Anton, was er an dir hat. Anton ist ein praktischer Mensch. Der braucht jemanden, der ihn und die Tochter ernährt. Jemand, der sich für ihn plagt, so vom Morgen bis zum Abend. Und er kann dann in Ruhe leben. Ja. Dazu braucht er so einen wie dich. Oh, der weiß schon, was er will. Zu dumm zum Stehlen, hat er gesagt? Ja, das war seine Meinung. Was tust du denn jetzt? Ich fahre nicht weiter. Ich steige auf der nächsten Haltestelle aus. Warum denn? Was ärgerst du dich denn über sowas? Du, außerdem musst du doch euer Geld abholen. Ach, ich habe keine Lust mehr. Ach, Unsinn. Du wirst doch nicht gleich so heftig. Aber nach drei Tagen, du. Wenn ich zurück bin, dann werde ich mit ihm reden. Naja, tu das. Gott, noch mal. So darf niemand über mich sprechen. Ja, Anton, erst recht nicht. Ich erlaube das nicht, dass man hinter meinem Rücken solche Sachen sagt. Ruhig, du. Sag ganz ruhig, dass dir sowas nicht... Ich bin aber nicht ruhig und das sage ich dir. Mit dem werde ich schon fertig. Ach, wenn du erst in Belgrad bist und Rosa besucht, das, na, da wird dein Zorn schon vergehen. Ja, da kennst du mich aber schlecht. Ich vergesse nicht so leicht. Komm her, Vitellius. Ja, Herr. Siehst du dort etwas? Nein, Herr. Zwischen den beiden Inseln? Ich sehe nichts. Ich dachte zuerst, es wäre ein Schiff. Aber dann schien es nur ein Fischerkahn zu sein. Ein kleiner, dunkler, eiliger Kahn. Und dann war es nur die Spiegelung einer Wolke. Oder ein Windhauch über dem Wasser. Ich dachte wieder, es könnte jener alte Fischer sein, von dem wir neulich sprachen. Entsinnst du dich? Den es nicht geben kann. Weil es statt seiner mich gibt. Darum war es auch nur ein Schatten und kein Kahn. Du schweigst? Ich habe dich nicht recht verstanden, Herr. Ich ließ dich rufen, Vitellius. Du bist 3 Tage lang nicht bei mir gewesen. Warst du krank oder war es der Dienst? Hast du dich meinen beiden Gästen gewidmet? Ich sah sie nur ein einziges Mal, Herr. Geht da und... Und ein gewisser Albinus, Herr. Albinus ist vor langer Zeit in deinem Dienst gewesen, als du die Wache des Kaisers Numerianus kommandiertest. Mag sein. Albinus? Ich kann mich nicht erinnern. Genau zu der Zeit, als der Greise Numerianus getötet wurde. Daran erinnerst du dich doch, Herr. Wie war es? Wie geschah es? Wer waren die Schuldigen? Warum sagst du, der Greise Numerianus? War er nicht sehr alt? Er war 20, aber krank und verrottet. Vermutlich stand er dem Schicksal im Wege, ohne es zu merken. Wessen Schicksal stand er im Wege? Ich will dir etwas gestehen, Vitellius. Ja, Herr, wenn du mir sagen willst. Nicht, was du meinst, denn das ist unwichtig. Als ich so jung war wie du, da schienen sogar die Wolken, wenn ich sie betrachtete, der Zukunft entgegenzustürmen. Sie nahmen Gestalten an. Sie hatten Flügel, wie der Sieg. Heute sind sie weißer Dampf, der sich bewegt. Sonst nichts. So hat alles Vergangene längst jedes Gewicht verloren. Ich habe eine Welt errichtet und sie steht noch immer mit meinen Städten und mit meinen Gesetzen. Weit draußen steht sie noch immer. Aber hier, bei mir, ist alles, was in ihr geschah, nur ein bedeutungsloser Schatten. Schriftzeichen einer längst vergessenen Sprache. Und der Ruhm? Auch ein vergessenes Wort. Ich hörte jemand von den ersten Schritten zum Ruhm sprechen. Und dass sie im Finsteren gegangen werden müssen. Nicht nur die ersten, Vitellius. Jeder Schritt, den wir Menschen tun, ist von undurchdringlicher Finsternis umgeben. Aber es lässt sich eher ertragen, wenn man nicht ganz allein ist. Verstehst du, warum ich nur noch auf die Gemeinschaft mit den Meinigen warte? Und dann die Stille, den Frieden. Was ist das? Hörst du? Ja, ich höre es. Das ist die Garde, die heute zu einem Manöver hinausmarschiert. Manöver? Ja, du sagtest einmal, die Soldaten wären allzu träge geworden. Gut so, Vitellius. Gib ihnen lange Marschwege und kurze Nächte. Lass sie Brücken schlagen und eine Befestigung stürmen. Ich denke, eine Woche wird es dauern. Und du gehst mit? Ja, Herr. Dann geh. Halt dich nicht länger auf. Und komm dann braun und mager. Nach einer Woche wieder. Du sei vorsichtig mit dem Schrank. Das ist zwar nicht meiner, aber du darfst ihn doch nicht so an die Mauer stoßen. Das kann man ja gar nicht mit ansehen. Ist das das letzte Stück? Ja, das letzte. Also ist die Wohnung jetzt nebenan leer? Ja, alles leer, ja. Jawohl. Gut. Ausgeräumt. Leer. Und ich weiß immer noch nicht, ob der Marco müsste da schon längst da sein. Vielleicht bringt er Rosa gleich mit. Ja? Herr Renn? Guten Tag, Anton. Habe ich Post? Nein, Geld. Wieso Geld? Eine Überweisung aus Belgrad. Ja, bitte unterschreib und zähl mal nach. Was, aus Belgrad? Ja. Oder warum schicken die es denn mir? Marco sollte es doch mitbringen. Das weiß ich nicht, warum sie schicken. Jedenfalls ist es da, ein ganzer Haufen. Du solltest dir am Bankkonto anlegen, wenn du so reich bist. 60, ja. Ja, wirklich, ich sollte das Geld am besten auf die Bank bringen. Gleich heute. Dann beeil dich, heute ist Samstag. 240.000, 50, 60, 70, 280.000 Dinar. Jawohl, das stimmt. Aber ich begreife nur nicht, warum Marco noch nicht gekommen ist. Hier ist die Quittung. Dankeschön. Welcher Marco? Dein Marco? Den habe ich vorhin getroffen, gar nicht weit von hier. Hier? Bestimmt. Ich bin direkt auf ihn gestoßen. Ich erschrak sogar, wenn man die ganze Tasche voll Geldscheine hat, weißt du. Aber dann sah ich, dass es Marco war. Und? Nichts. Ich weiß nicht, warum er da stand. Wenn er hier ist, dann kommt er zu mir. Da muss ich wohl auf ihn warten. Na, auf Wiedersehen, Anton. Auf Wiedersehen. Vielen Dank auch. Kann ich nicht verstehen. Marco, was hat er denn? Die Kohlenbecken sind kalt. Und von draußen aus der Nacht kommt ein Sturm. Vitellius. Ach, richtig. Vitellius ist mit der Garde ausgerückt. Aber die Diener. Wo sind sie? Mir ist kalt. Die Lampen flackern. Die Vorhänge wehen wie die Fahnen. Und die Türen öffnen sich von selbst. Nein, nicht von selbst. Wer bist du? Weiß nicht. Nein, jeder weiß, wer er ist. Ich nicht. Um zu wissen, wer man ist, muss man wissen, wer die Eltern waren. Und da meine mich verkauft haben, als ich 2 Jahre alt war, es gab gerade wieder eine Hungersnot, kann ich sie nicht kennen. Du bist ein sonderbares Kind. Ein Kind? Sieh mich doch an. Ich bin viel kleiner, als Kinder sind. Die Gaukler, die mich damals gekauft haben, schnürten mich in Riemen ein, gaben mir Tränke und erlaubten mir nicht zu wachsen. 15 Jahre lang. Ein einziger Schmerz. Die meisten gehen bei dieser Methode nach 6 Wochen ein. Jetzt stehe ich hoch im Wert. Was wäre ich, wenn ich nicht so klein wäre? Ein ganz gewöhnlicher Mensch. So wie du, zum Beispiel. Weißt du nicht, wer ich bin? Natürlich weiß ich das. Du bist einmal Diokletian gewesen. Mhm. Und Diovius. Ich bin einer der Göttlichen. Mein Bild steht auf den Plätzen aller Städte und wird verehrt. Hast du die Bilder des Jovius gesehen? Warst du das, dieser Jovius? Ich habe sie an einigen Orten gesehen. Ich bin viel herumgekommen. Sie waren aber immer umgestürzt. Und besonders ähnlich waren sie auch nicht. Und von Verehrung konnte keine Rede sein. Alle Bilder stürzen nach einer gewissen Zeit. Kann sein. Sag mir, wie kam es, dass man dich in meine Räume eingelassen hat? Es war niemand da. Ich bin herumgegangen, alle Türen waren verschlossen, bis auf deine. Man könnte sich vorstellen, du bist das einzige Lebewesen in diesem Hause, außer mir. Das glaube ich nun wieder kaum. Die anderen zeigen sich nur nicht. Welche anderen? Es liegt etwas in der Luft. Ich spür's. Die Höfe und die Gänge, durch die ich gekommen bin, waren dunkel, leer und windig und schienen auf etwas zu warten. Fürchtest du dich? Nicht im Mindesten. Es würde keiner auf den Gedanken kommen, mir etwas zu tun, zum Beispiel mich zu töten. Jeder weiß, dass ein toter Zwerg etwas vollkommen Wertloses ist. Solange ich lebe, bin ich eine Kostbarkeit. Soll ich dir was vormachen? Einen doppelten Salto Mortale oder einen komischen Kampf, bei dem ich echtes Blut vergieße? Sieh, ich habe hier unter dem Wams eine gefüllte Schweinsblase. Eigentlich sollte ich das nicht vorher verraten, es ist dann keine Überraschung. Gibst du mir etwas? Einen Ring? Ein Geldstück? Irgendwas? Warum stehst du auf? Ich will wissen, was in meinem Hause geschieht. Es ist spät. Kein Mensch ist draußen in einer solchen Nacht. Komm nach Hause, Anton. Nein, nein, nein, lieber nicht. Setzen wir uns hier auf die Stufen. Hier sind wir geschützt. Fühlst du hier? Hier in der Brusttasche. Das ist das Geld. Oh, ein ganz dickes Paket. Ich wollte es zur Bank bringen, aber sie war schon geschlossen. Vorhin wollte ich schon schlafen gehen. Ich wollte die Tür abschließen. Da merke ich auf einmal, jemand hat den Schlüssel von meiner Tür weggenommen. Wann? Als ich weggegangen war. Sonst schließe ich immer ab, wenn ich weggehe. Diesmal hatte ich es vergessen. Und da muss jemand im Zimmer gewesen sein und hat den Schlüssel weggenommen. Und wer sollte das gewesen sein? Gerade heute. Die Nachbarwohnung ist leer. Ich bin ganz allein. Ich saß im Zimmer wie in einer Falle. Nur eine Tür und jeder kann hereinkommen. Das Geld lag in der Schublade. Aber in der Tasche, da ist es besser. Und draußen ist es besser als drin. Aber es weiß doch niemand, dass du so viel Geld hast. Doch, einer weiß. Meinst du Marco? Ja. Marco ist in der Stadt, aber er versteckt sich. Ich habe nach ihm gesucht, ist nicht zu finden. Marco ist immer dein Freund gewesen. Dann wäre er doch zu mir gekommen. Wahrscheinlich war das Geld schon abgeschickt, bevor er es abholen konnte mit meiner Vollmacht. Ich habe ihm eine Vollmacht gegeben. Das war sehr dumm von mir. Und jetzt will er es bei mir abholen. Du kannst doch nicht die ganze Nacht draußen bleiben, Anton. Es ist viel zu kalt zum Sitzen. Ich weiß nicht. Du zitterst ja. Das Geld macht mich verrückt. Dieses Tor ist ebenfalls offen. Noch nie waren die Tore nachts unverschlossen. Aber nur der Wind geht durch. Oder Geister. Oder Ratten. Ich hätte eine Waffe mitnehmen sollen. Aber ich habe zu lange keine mehr getragen. Das hättest du tun sollen. Denn das Merkwürdigste an unseren Kaisern ist, dass sie allesamt umgebracht wurden. Ich habe mir sagen lassen, dass noch nie ein römischer Kaiser in seinem Bett gestorben ist. Das ist nicht wahr. Es hat einige gegeben. Das waren die, die man vergiftet hatte. Warum bist du so böse, Kleiner? Ich? Keine Spur. Ich schau nur zu. Die anderen sind böse. Hoppla. Hier sind Stufen. Ich werde dich führen. Deine Hand zittert. Komm. Ich weiß, wohin. Jovanka, vielleicht war es ganz falsch, wegzulaufen. Jetzt ist er vielleicht längst bei mir gewesen, hat alles durchgesucht. Jetzt weiß er, dass das, was er sucht, nur bei mir selber sein kann. Und jetzt geht er herum und will mich finden. Ich bin müde, Anton. Morgen ist Sonntag. Und das Kleid, das wollte ich doch morgen anziehen. Deshalb bin ich doch noch so spät dran gesessen. Mein Vater hätte mich längst ins Bett geschickt. Jetzt ist das Kleid auch nicht fertig geworden. Ach, nun lass doch das Kleid, Jovanka. Sieh mal, wenn wir hier herein könnten. Nachts geht doch kein Mensch in die Kirche. Wozu sind sie denn eigentlich da? Wozu brennt denn darin das ewige Licht? Es ist genau wie mit der Bank. Wenn man sie braucht, sind sie geschlossen. Komm weiter, Anton. Warum werde ich so bestraft? Ich habe nie etwas besonders Schlechtes gemacht. Kleinigkeiten, ja, aber... Aber warum werde ich am Ende meines Lebens wie ein Hund auf die Straße gejagt? Komm, wir gehen zurück. Jovanka, ich kann nicht mehr. Ich dachte, wir könnten in diesem Tempel Schutz finden. Aber die Tür ist verschlossen. Hinter dieser Tür wird einmal mein Mausoleum sein. Heute Mittag stand sie sperrangelweit offen. Ein Mann kam heraus, besah ein großes dunkelfarbiges Stück Tuch in der Sonne, lachte und schob es unter seinen Mantel. Das muss die Purpurdecke gewesen sein, die auf meinem Sarkophag liegt. Wer war der Mann? Das weiß ich nicht. Ein Fremder. Hörst du nicht Schritte? Ja, hinter uns. Sie sind stehen geblieben. Komm hierher, in den Schatten. Ich will nicht, dass man uns sieht. Wer sind die beiden? Still. Ich kenne sie nicht. Es scheint, dass diese beiden jemanden suchen. Ja. Das wird wohl so sein. Komm hierher, Jovanka. Hier hinter der Sphinx ist es nicht so kalt. Ja, die hält den Wind ab. Als ich klein war, habe ich ihr manchmal mit Kreide einen Schnurrbart auf ihr Katzengesicht gemalt. Hast du das auch gemacht? Ja. Mir geht immer zu ein Gedanke im Kopf herum. Vielleicht war es gar kein Unfall. Das Paar ja ertrank. Die Polizei hat das doch festgestellt. Aber nur einer ist dabei gewesen. Und wenn das alles vorher ausgedacht war, verstehst du? Zuerst das eine und dann das andere? Nein, Anton, das kann nicht sein. Warum nicht? Was weiß ich, wenn sich jemand sowas ausdenkt? Aber das sieht man ihm nicht an. Er ist genauso wie immer. Ist denn das möglich, Herr Wanka? Ist denn das möglich? Aber jetzt wollen wir wirklich nach Hause gehen. Anton, komm. Ich kann nicht mehr. Warte, Joranka. Ich muss... Wo ist denn... Wo ist denn mein Taschentuch? Wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Das sind die beiden Reihen meiner Sphinxe. Ach so. Hier bin ich tags schon ein paar Mal gewesen. Ich habe sie aus Ägypten mitgebracht. Einer deiner berühmten Feldzüge. Du hast ganze Provinzen erobert. Ja, habe ich das? Du hättest es auch bleiben lassen können. Sie sind längst wieder hin. Ägypten. Glaubst du, dass du ausgerechnet die Ägypter besonders glücklich gemacht hast? Das weiß ich nicht. Aber später. Meine Gesetze. Ach ja, eine Flut von Gesetzen, die alles erstickte. Zum Beispiel das gegen den Wucher. Ich habe immer nur eins bemerkt. Die Preise stiegen und die Leute verhungerten. Ich habe immer den Göttern gehorcht. Ja, es hat viel Spaß dabei gegeben. Wenn die süßen Christenmädchen, sie sind sehr schamhaft und immer in dunklen Gewändern, wenn deine Soldaten sie zusammentrieben vor dem Tempel und sie zwangen, entweder deinen Göttern zu opfern oder auf ihre Gewänder zu verzichten. Wie sie dann strampelten und wimmerten, die blanken Dinger in aller Öffentlichkeit. Viel Spaß. Du bist widerlich und grausam. Wieso? Wenn jemand so wie ich 15 Jahre lang gequält worden ist, dann bedeutet es für ihn einen gewissen Trost, dass auch andere gequält werden, wenn auch längst nicht so. Widerlich und grausam. Und außerdem waren es deine Soldaten. Und dein Wille geschah dabei. Du misst mit einem verbogenen Maßstab, Kleiner. Aber nicht mich. Und ohnehin ist alles Vergangene längst schon Nacht geworden. Wenn man mich fragte, wie ist das gewesen? War es so oder so? Müsste ich antworten, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht einmal, ob es überhaupt gewesen ist. Ich weiß nur, dass es noch vorhin etwas gegeben hat. Etwas sehr Wichtiges. Etwas ganz anderes. Etwas Gutes. Was war es doch? Es hieß morgen. Oder übermorgen. Wo ist denn mein Taschentuch? Was war denn das? Wie ich mein Schnupftuch hervorholte, ist mir etwas aus der Tasche gefallen. Hier, das ist doch dein Schlüssel, Anton. Mein Schlüssel? Wahrhaftig, der Schlüssel. Dann hat ihn niemand weggenommen. Ich hatte ihn, ohne es zu wissen, immer zu in der Tasche. Jetzt musst du aber nach Hause gehen, komm. Wir sind gleich da. Du hast recht, Joranka. Jetzt sind wir stundenlang im Sturm und in dieser Kälte herumgelaufen. Vielleicht ganz unnütz. Aber ganz bestimmt war das unnütz. Jetzt gehst du in dein Zimmer und wenn du dich sicher fühlen willst, dann kannst du zweimal abschließen. Ja. Mir ist trotzdem immer noch etwas unbehaglich. Geh hinauf, Anton. Gute Nacht. Gute Nacht. Und vielen Dank auch. Du sagtest, dass die Statuen des Jovius überall gestürzt sind? Gestürzt und weggeräumt. Und die Städte, in denen sie gestanden haben, das muss doch offenbar einstmals meine Welt gewesen sein. Jetzt scheinst du nicht mehr viel zu besitzen, Jovius. Außer diesem Palast vielleicht. Oder nur noch diese Gasse im Palast? Oder nur noch diesen Winkel der Gasse, in dem du jetzt stehst? Nur noch so viel, wie deine Füße bedecken? Still! Jetzt kommen sie wieder. Es scheinen dieselben zu sein, die vorhin... Still! Lass sie vorüber. Suchen. Hast du nichts gehört, Albinus? Stimmen? Es kam mir so vor. Mir auch. Vorhin beim Tempel. Diese Art gefällt mir nicht. Sie ist umständlich und unbequem. Finde ich auch, Geta. Ich bin für Ordnung. Das geht genauso schnell. Am ersten Tag das Gerichtsverfahren, am nächsten die Hinrichtung. So wie in Nikomedia. Wie mit Diokletians Frau und Tochter. Du vergisst, Geta, dass da zuerst die Stadt erobert werden musste. Wieso? Die beiden Frauen waren ja davongelaufen. Man musste sie genauso suchen, wie wir ihn jetzt suchen. Aber als wir sie dann hatten, zuerst die Tochter und dann die Frau, geschah das Weitere öffentlich und nach aller Ordnung. Öffentlichkeit, gut. Andererseits musst du zugeben, dass viele weinten, als die Frauen starben. Es wurde sogar ein Gnade gerufen. Hat ihnen auch nichts geholfen. Meine Frau. Du tust mir weh, press meine Hand nicht so stark. Mein Kind. Lass mich los. Auch Schatten geworden. Was ist denn? Au, meine Hand. Oh. Ja. Er ist hingefallen. Ihr da. Wer ihr auch seid. Er ist hingefallen. Wer ist hingefallen? Dort hinten, der Kaiser. Komm, geht da. Hier. Ist er bewusstlos? Bewusstlos oder er liegt im Dunkeln und antwortet nicht. Lass mich mal sehen. Herz rührt sich nicht. Kein Atem. Er ist tot. Ein toter Mann. Aber ich erkenne ihn nicht. Er hatte immer einen Ring an der linken Hand. Hier, der Ring ist da, den kenne ich. Er hielt ihn für einen Glücksring. Nimm ihn ab, wir brauchen einen Beweis. Hab ihn schon. Jetzt können wir beruhigt schlafen gehen. Ja, endlich. Weshalb ich wahrhaftig noch das Licht im Zimmer brennen lassen? Ich sehe es durch die Türspalte. Mindestens 2 Stunden hat es umsonst gebrannt. Marco! Ja, ich bin da, Anton. Ich habe auf dich gewartet. Was willst du von mir, Marco? Weshalb hast du mich beleidigt, Anton? Ich habe eine Wut in mir seit 3 Tagen. Was schickst du mich nach Belgrad mit einer Vollmacht, die nichts taugt? Was? Ohne notarielle Beglaubigung. Ach, du bist betrunken. Nein, ich bin wütend. Was lässt du mich zu Rosa gehen? Und sie denkt gar nicht daran, hierher zu kommen. Guten Tag, Marco, sagt sie. Was willst du denn in Belgrad? Und ein Mann ist dabei und sie sagt, da kannst du auch gleich meinen zukünftigen kennenlernen. Wir werden nächste Woche heiraten, sagt sie. Und der sitzt da und lacht mich aus. Das Geld lässt du dir auch heimlich schicken. Das Geld ist nicht angekommen, Marco. Was sagst du? Nein, hier ist kein Geld. Ach, du lügst. Ich hab doch gesehen, wie der Briefträger es zu dir brachte. Es ist auf der Bank, Ach, du Marco. Lügst. Die Bank war geschlossen. Aber so bist du. Da schickst du mich in der Gegend rum, damit die Leute mich auslachen. Warum tust du das? Marco, ich weiß, warum du... Gar nichts weißt du. Ich will dir nur sagen... Nicht, Marco! Nicht! Lass mich, Was ist bitte. Denn? Was hast du denn? Ich tu dir doch gar nichts. Ich rühre dich doch gar nicht an. Anton, was ist denn? Anton, um Gottes Willen. Was war denn das? Marco! Du hast ihn umgebracht. Was? Ich habe mit ihm gesprochen und auf einmal fing er an zu zittern und dann ist er hingefallen. Er ist doch nicht tot? Aber nein. Er ist ohnmächtig. Er wird schon wieder zu sich kommen. Ich habe eure Stimmen gehört, ganz laut. Und da dachte ich... Wahrscheinlich habe ich ihn zu sehr erschreckt. Es tut mir sehr leid. Komm, Marco, wir müssen ihn aufs Bett legen. Fass ihn bei den Beinen. Ich nehme ihn bei den Schultern. Vorsichtig. So, pass auf. So. So. Was ist denn? Ach, ihr seid es. Marco. Bleib liegen, Anton. Marco. Was ist denn eigentlich gewesen? Warum hatte ich denn solche Angst vor dir? Ach ja, du. Rosa, sagtest du. Rosa wird nicht zu mir kommen. Nein, sie bleibt in Belgrad. Ja, dann. Dann bleiben wir also allein, Marco. Für das neue Boot wirst du noch jemand suchen müssen. Denn zwei müssen es schon sein. Sie hörten »Der Palast der Armen« von Fried von Hörschelmann. Die Personen und ihre Sprecher waren Diokletian Erwin Kalser, Vitellius Walter Starz, Geta Hans-Ernst Jäger, Albinus Robert Rathke, Ein Zwerg Josef Offenbach, Antun Paul Bild, Marco Herbert Fleischmann, Paja Herbert Mensching, Jovanka Charlotte Jöres. Außerdem wirkten mit Helene Richter-Mielich, Hans Bernhardt, Ernst Ehlert und Ernst Sladek. Musik Peter Zwetkow. Toningenieur Fred Bürk. Regie Ludwig Krämer.